Der Kienspan blakt in einer Bauernkarte. Gespenstisch Schatten an der groben Wand. Ein Bauer sitzt und ist beim Überlegen. Elektrisch Licht? Was mag das sein?